I słucha chickens, baby. Du suchst nen chicken boy. Wie wär's, wenn wir heute tanzen gehen? Da ist doch nichts dabei. Du bist ein chickens, baby. Ich bin ein chicken boy. Und wer uns sieht, der sagt begeistert, wundervoll sind die zwei. A chicka chick, a chicka chicka chain chain, a chicka chick, a chicka chicka chain chain, a chicka chick, a chicka chicka chain chain, wundervoll sind die zwei. Whoa. Whoa. Ich such ein chickes Baby für einen chicken boy. Das Baby so wie ich ist, dann bleib ich ja auch treu. Yeah, come on, du bist ein schickes Baby für einen Chicken Boy. Steig ein in meinen Chicken Wagen, da ist Platz für uns zwei. Whoa, a chicka chick, a chicka chicka chain chain, a chicka chick. A chicka chicka chain chain, a chicka chick, a chicka chicka chain chain, that is class.